hat die Absicht, einen Garten zu errichten. Die Welt auf der Bank ist zum Weltuntergang. Im Namen der Mutter, der Tochter und des Kindes. Draußen nach.